Und es ward König anstelle Schongjas, des Sohnes Joachims, Zedekia, der Sohn Josias, den Nebukadrezar, der König von Babel, über das Land Juda zum Könige gemacht hatte, aber weder er, noch seine Diener, noch die Bevölkerung des Landes hörte auf die Worte Jahwes, die er durch den Propheten Jeremia redete. Da sandte der König Zedekia Juchal, den Sohn Selemjas, und den Priester Zephania, den Sohn Maseias, zum Propheten Jeremia mit der Aufforderung, fliehe doch für uns zu Jahwe, unserem Gotte. Jeremia aber ging ein und aus inmitten des Volks und man hatte ihn noch nicht in den Kerker gelegt. Inzwischen war die Heeresmacht des Pharao aus Ägypten aufgebrochen, und als die Chaldäer, die Jerusalem belagerten, die Kunde davon vernahmen, sahen sie sich genötigt, die Belagerung von Jerusalem aufzuheben. Da erging das Wort Jahwes an den Propheten Jeremia folgendermaßen: So spricht Jahwe, der Gott Israels, sprecht also zum Könige von Juda, der euch zu mir gesandt hat, mich zu befragen. Die Heeresmacht des Pharao, die zu eurer Unterstützung ausgezogen ist, wird alsbald in ihr Land, nach Ägypten, zurückkehren, und zurückkehren werden auch die Chaldäer, um diese Stadt zu belagern, sie einzunehmen und niederzubrennen. So spricht Jahwe, betrügt euch nicht selbst, indem ihr wähnt, die Chaldäer ziehen ganz von uns ab, denn sie ziehen nicht ab. Denn selbst wenn ihr das ganze Heer der Chaldäer, das mit euch kämpft, schlagen würdet, und es blieben davon nur einige Schwerverwundete übrig, so würden sie sich doch ein jeder in seinem Zelt aufraffen und diese Stadt niederbrennen. Als nun das Heer der Chaldäer wegen der Heeresmacht des Pharao sich genötigt sah, die Belagerung von Jerusalem aufzuheben, da verließ Jeremia Jerusalem, um sich ins Gebiet von Benjamin zu begeben, um dort einen Besitzanteil zu erheben, mitten unter der Volksmenge. Als er aber in das Benjamin-Tor gelangt war, wo selbst einer namens Jeria, der Sohn Selemjas, des Sohnes Hananjas, die Wache hatte, da hielt dieser den Propheten Jeremia an mit dem Rufe: Du willst zu den Chaldäern überlaufen. Da sprach Jeremia: Lüge! Ich will nicht zu den Chaldäern überlaufen. Und achtete nicht weiter auf ihn. Jeria aber nahm Jeremia fest und führte ihn zu den Oberen. Und die Oberen gerieten in Zorn wider Jeremia, schlugen ihn und legten ihn ins Gefängnis im Hause des Staatsschreibers Jonathan, denn das hatten sie zum Kerker gemacht. Und so kam Jeremia in den Kerker und in die Gewölbe, da selbst blieb Jeremia geraume Zeit. Es ließ ihn jedoch der König Zedekia holen und der König befragte ihn in seinem Palast insgeheim und sprach: Ist ein Wort von Seiten Jahwes da? Jeremia antwortete: Ja. Und er sprach: Der Gewalt des Königs von Babel wirst du überliefert werden. Dann sagte Jeremia zum Könige Zedekia: Womit habe ich mich an dir und deinen Dienern und diesem Volke versündigt, dass ihr mich in den Kerker gesetzt habt? Und wo sind nun eure Propheten, die euch also geweissagt haben, der König von Babel wird nicht über euch und über dieses Land kommen? Strich. Und nun, so höre denn mein Herr und König. Lass doch mein Flehen bei dir Gehör finden. Lass mich nicht in das Haus des Staatsschreibers Jonathan zurückkehren, damit ich dort nicht umkomme. Auf Befehl des Königs Zedekia brachte man sodann Jeremia im Wachthof in Gewahrsam und gab ihm Tag für Tag einen Laib Brot aus der Bäckergasse, so lange, bis alles Brot in der Stadt aufgezehrt war. Und so blieb Jeremia im Wachthofe.